Abschnitt 44 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Der tote Hund und der lebende Jude. Kapitel 1 und 2. Kapitel 1. Steif, von braunrunzliger Haut umhüllt, streckte sich den Knien der kleinen Camilla ein menschlicher Nacken entgegen. Da sie plötzlich aufschrie und ihr Kleid hinunterschob, sah ich diesen fremden Körper auf sie gerichtet, der mir wie etwas Schamloses erschien, und werde ihn nie vergessen. Nie vergessen, obwohl es lange her ist, seit diese Begegnung die ersten Regungen meiner Pubertät erschreckte. Damals standen noch die alten Ghettogassen. Übrigens, das weiß ich gar nicht genau, vielleicht war die Assanierung schon im Gange. Wahrscheinlich war das alte Gemäuer bereits demoliert. Möglicherweise wuchsen sogar schon die neuen Zinspaläste für die Enkel derer, die das Geld hier erhandelt oder erspart oder erwuchert hatten. Wie gesagt, das weiß ich nicht mehr, so lange liegt es zurück, seit ich diesen Nacken vor mir sah, seit mich die erste meiner drei Begegnungen mit dem Manne erschütterte. Das jetzige Jahrhundert hatte kaum begonnen. Die kleine Camilla war 14 Jahre alt, 2 oder 3 Monate jünger als ich. Im Stadtpark, wo wir uns nach der Rückkehr aus der Sommerfrische zunächst unverabredet und dennoch nicht zufällig getroffen hatten, konnte man nicht küssen oder nur schwer. Und gingen wir im Paradiesgarten spazieren, wo es keine Gouvernanten, keine Mitschülerinnen, Mamas oder Bekannten gab, so waren doch, mochte man auch hart am Rand gehen, dass man in den Franz-Josefs-Bahnhof hinunterfallen konnte, immer Erwachsene da, die impertinent ein Liebespaar derart kleinen Formats belächelten. Damals fanden wir uns den Judenfriedhof. Er lag nah, ziemlich menschenleer, jedenfalls gouvernantenlos. Die Juden, die hier waren, belächelten und beklatschten schon lange niemanden mehr. Nichts lebte. Selbst die Würmer, die einst an den Gebeinen genagt hatten, waren längst in Atome zerstäubt. Ein Park der Verstecke. Überhängende Blütenäste schützend verfitzt, geneigte Steine, Grabhügel und gemeißelte Sarkophage schlossen sich dazu zusammen. Sogar eine Bank stand da, im westlichsten Teil, dem unwegsamsten, wirrsten der ganzen Totenstadt. Eine breite Steinbank, auf der es sich schöner sitzen ließ als auf der feuchten Friedhofserde, dem kalten Grabgestein oder gar im Gezweige zwischen den Holunderblüten. Eine gute Steinbank für kleine Menschen, die einander ganz gerne haben, weil beide mit ihren Eltern in Wischenor auf Sommerfrische waren und darum glauben, dass sie sich lieben und nun irgendwelche Konsequenzen daraus ziehen möchten, wie die Großen. Dort haben wir zwischen Romantik und Naturalismus balanciert, zwischen verbalen und realen Tastversuchen ungeschickter Art. Dort habe ich der kleinen Camilla die vielen Abenteuer erzählt, die ich damals hinter mir hatte und heute längst nicht mehr hinter mir habe, und die ganze prächtige Zukunft entrollt, die ich damals vor mir hatte und die nunmehr endlich kommen könnte. Dort haben wir, ahnten wir denn, was Kitsch ist, einander ewige Treue geschworen und selbiges Gelöbnis mit primitivem Petschaft den Küssen von 14-Jährigen besiegelt. »Lass mich fühlen, wie dein Herz klopft«, habe ich dazu gesagt, weil diese Phrase in einem Roman vor einer Zeile vielsagender Gedankenstriche stand. Die Gedankenstriche jenes Buches haben sicherlich entscheidendere Vorgänge angedeutet, aber anders als durch Gedankenstriche ließe sich auch das schwerlich erzählen, was zur Zeit unserer Pubertät auf der versteckten Bank geschah. Unter unseren Füßen moderte der Ahnengebein. Das betraf uns keineswegs. Mochte Wind gehen, mochte Regen fallen, uns störten die gespreizten Hände nicht, die die Steine der Kohanim entsetzt abwehrend von sich streckten. Erhoben sich dort Wasserkannen, uns zu beschütten, wie von den Pavlatschen der verbotenen Durchhäuser, die zu durchrasen unserer Knabenzeit Lust war, schnellten Weintrauben in unerreichbare Höhe. Uns redeten die Steine nicht und nicht die Gottheit, die hier in heiligen Quadraten tausendfach beschworen war. Wir waren allein und uns störte nichts. Bloß. An dem Tage, um dessen Willen die kleine Camilla, eine verjährte Liebschaft, aus dieser Landschaft voll Gräbern hervorgeholt wird, war draußen Regen gewesen, und im Friedhof war er noch. Er klammerte sich am Gestrüpp und an den kahlen Dolden, bevor er den letzten Rest seines Sturzes tat, wenn ein Wind ihn leicht anstieß, und vor den versilberten Grabsteinen starb er in die Erde. Pfützen verlegten den Weg zu unserer Bank. Sie war nass. Ich opferte mein Taschentuch, um sie zu trocknen, und meinen Paletot, damit Camilla sich darauf setze. Mir selbst blieb bloß ein Buch, es mir unter den Popo zu schieben. Ein Baumstrunk, kaum 2 bis 3 Schritte vor uns, blieb unbeachtet. Wir begannen mit den Küssen, als ob wir irgendwelche nachzuholen hätten, mit meiner Untersuchung ihrer Herztätigkeit, und meine Hand schob ihren kurzen Mädchenrock über das Knie und streichelte die Haut, als Camilla plötzlich zusammenfuhr und ihre Röcke herabzerrte, mit entsetzten Augen, deren Richtung die meinen folgten. Da sah ich den Nacken, diesen unflätigen Nacken mit der gebräunten, runzeligen Haut, gefährlich gerichtet auf Camillas Knie. Der Baumstrunk war kein Baumstrunk, er war ein Mensch, stand vor einem schwarz-steinernen Sarkophag, auf dessen Flächen das seichte Relief der 1000 hebräischen Schriftzeichen vom Regen schimmerte gleich flüssigem Zinn. Gebetet hatte er und betete noch. Jetzt hörte ich auch die fast lautlos gemurmelte Litanei. Er bat Gott um Gnade für den Toten, der hier begraben war, und für sich. Und er glaubte wohl, dass sein demutsvolles Bittgesuch nicht unterbrochen werde, wenn er dabei mit starr vorwärts gerecktem Hals 2 Menschen belauere, deren jugendliche Frivolität mit seiner alten Frömmigkeit klaffend kontrastierte. Was drohte dieser Nacken, der aus den Schultern zu schnellen schien, sich längs der Waden Camillas bis zu ihren Schuhen abwärts drehte und dann wieder emporriss, als wollte er ihr Kleid vom Saum aus zerfetzen, dass sie aufschrie und aufzuspringen versuchte. Ich hielt sie nieder. Fortzulaufen kam mir dumm vor. Der Hals betete. Ich redete zu Camilla, forciert und belangloses, und schielte auf den Mann. Kaum ein Drittel seines Profils war mir sichtbar. Weißes Haar, klein gelockt wie Wolle, stand unter schäbigem flachen Velourhut ab. Die Wölbung eines Tränensacks war das, was ich von seinem Antlitz noch sehen konnte, die Spitze der übermäßig vorspringenden Nase und den zerzausten, ungestutzten Rand des weiß gekräuselten Spitzbarts auf gegerbter Wange. Wie Büffelleder war die Hand, die in den Rhythmus des Gebetes schaukelte. Ohne Zweifel, der Mann war alt, uralt, 80 mindestens. aber der Körper war nicht der eines greisen Juden. Eine schwarze Tuchhose, alt wie er, lag prall auf seinen Schenkeln und glänzte tranig. Unten steckte sie in hohen Stiefeln. Vom Rist bis zum Schritt schienen die Beine überall gleich breit. Sehnige, junge Beine. Doch in der Höhe des Schenkelknochens verjüngten sie sich unnatürlich, die Beckenpartie verkümmert, die Hüfte schmal, soweit dies zu erkennen war, denn obwohl er weder Kaftan trug noch Mantel, sondern ein schwarzes Sakko, war ihm dieses zu groß, so dass selbst der Regen, den der Mann eben ersichtlich ohne Schirm überstanden, den Rock nicht an den Leib zu pressen vermocht hatte. Die Breite der Schultern fiel auf, sie gab dem ganzen Oberkörper des Alten die Form eines Dreiecks. In der linken Hand des Betjuden, Klammer auf, die ich nicht sah, Klammer zu, bewegte sich ein Ledersack. Camilla und ich, wir schämten uns, beobachtet worden zu sein, auch waren wir erschrocken. Und der Schrecken verließ uns nicht, als sich der Mann von Neuem dem Grabstein zugewandt hatte. Er dachte vielleicht nicht mehr an uns, würde uns keine Szene machen, uns nicht verraten, doch hatte er etwas Schauerliches, dieser Uralte mit dem jungen Körper, dieser Mensch, der vorher ein dürrer Baum gewesen war und nun in einen Baum zurückzuerstarren schien. Wir wollten warten, bis er gehen würde, aber er betete vertieft, so gingen wir. Nach etwa 20 Schritten erst wagten wir es, hinter einem Stein uns nach ihm umzusehen. Er war wie der Baumstamm, der braune, dürre Ast stand hart in der Richtung auf uns. Ich sah sein Gesicht. Die Lippen bewegten sich im Gebet. Die Liebschaft zwischen Camilla und mir hat noch ein paar Monate gedauert. Ich erinnere mich, dass sie seit jener Erscheinung des Alten, so oft wir uns irgendwo im Freien niederließen, mich mit, Klammer auf, halb gespielter, Klammer zu, Scherzhaftigkeit bat, schau nach, ob das wirklich ein Baumstamm ist. Kapitel 2. In Ofutak bei Neusatz lag 1914 unser Regiment im Winterquartier. Wir waren von den Serben geschlagen, über die Donau gejagt worden und wurden nun zu neuen Angriffen aufgepäppelt, neu ausgerüstet und diszipliniert. Retablierung. Alle 10 Tage kam die Reihe an mich, als Korporal bei der Bereitschaft der Hauptwache Dienst zu tun. Ehe der jeweilige Inspektionsoffizier seinen Rundgang durch die Stadt machte, um die Wachen zu inspizieren und Soldaten zu erwischen, die sich nach der Retraite umhertrieben, holte er von der Hauptwache den Korporal mit einer Patrouille zu seiner Bedeckung. Draußen, wo sich der Umriss der Ortschaft verlor, stand frei das Lupanar von Ofutak, das Kuppeleihaß. Wir gingen um das Haus herum, nachzusehen, welche Zimmer beleuchtet seien. In dem Augenblicke, da die Inspektion das Haus betritt, verlöscht das Licht ohne dies. Das weiß jeder Offizier, der nicht zum ersten Mal Dienst macht. Hat er jedoch vorher von außen die hellen Räume festgestellt, so braucht er nur diese aufzusuchen und dort unter das Bett schauen zu lassen, um einen Soldaten zu finden. Klammer auf. Lüstlinge, die diese Praktiken der Inspektionsoffiziere schon kannten, liebten daher im Dunkel, Klammer zu. In einer solchen Dezembernacht meines Dienstes gegen die Unsittlichkeit hatten wir konstatiert, dass im rechten Eckzimmer die Lampe brenne, hielten uns also im Salon nicht auf, ließen die Madame nicht viele Eide schwören, dass kein Soldat im Hause sei, und meldeten uns an der Türe. Erzsieke schloss gleich auf, trotzdem sie... Ein Zivilist, ein steinalter Jude, stand da, den wir mehr gestört hatten als das Mädel. Der Oberleutnant blickte doch im Zimmer umher, sich nicht anmerken lassend, dass er blamiert sei. »Wie schmierig das Bett ist«, sagte er zu mir, um etwas zu sagen. »Ich bin auch nicht darin gelegen«, verwahrte sich der Alte, an den der Satz nicht gerichtet war. »Was machen Sie hier?« herrschte ihn nun der Inspektionsoffizier an, erinnerte sich aber, dass diese Frage ziemlich überflüssig sei, und fügte hinzu: »Sind Sie aus Ofutak?« »Ich bin ein Hausierer. Ich komme schon viele Jahre her.« Der Oberleutnant sah mich unschlüssig an, weil er merkte, dass ich den Alten intensiv mustere. Rasch machte ich die abwehrende Handbewegung. Der Mann ist mir nicht spionageverdächtig. Der Jude begriff. »Mich kennt jeder Mensch in Ofutak, jedes Kind kennt mich.« »Also schauen Sie, dass Sie nach Hause kommen«, schnitt der Offizier in seine Rede. »Es ist Ausnahmezustand. Um 10 Uhr abends haben alle Leute zu Hause zu sein.« »Ich bitte Sie sehr, kann ich nicht noch einen Moment bleiben, wenn ich schon einmal da bin?« bat der Greis nun devot, nachdem er die Gefahr einer Festnahme beseitigt sah. Wir lachten. »Sie haben doch selbst gesagt, dass Sie sich nicht in das schmierige Bett legen«, meinte der Oberleutnant. »Kerem Scheppen, der da legt sich nie in Bett, wenn er mit Madel beisammen ist«, bemerkte die Madame, die scheu an der hinter uns offen gebliebenen Zimmertür gelauert hatte und sich in das Gespräch zu mischen wagte, als es eine heitere Wendung nahm. Wir setzten unseren Dienstgang fort. Den ganzen Abend dachte ich nach, an wen mich der Jude erinnere. Diese uralte Gesichtshaut, wie beklebt mit dem weißen Negerhaar auf Kopf, Wange und Kinn. Dieser Körperbau von der Form einer Sanduhr und besonders die starken, sehnigen Beine in unternehmungslustigen Reiterstiefeln. Ich strengte meinen Kopf nach allen Methoden an, um darauf zu kommen, wem er ähnlich sehe, aber das Resultat war nur, dass ich trotz meiner umgeschnallten Patronentaschen im Bereitschaftszimmer der Hauptwache einschlief. Früh war mein erster Gedanke die vollkommene Gewissheit, dass der gestrige Gast des Kuppeleihas mit dem Baumstrunk des Ghettofriedhofs aus meiner Camilla-Zeit identisch sei. »Unsinn«, überprüfte ich diesen Einfall, »Unsinn! Was hätte ein südungarischer Dorfhausierer in Prag zu suchen gehabt? Und wie könnte ich ihn nach so vielen, vielen Jahren wiedererkennen? Camilla ist längst verheiratet und hat schon 2 Kinder. Und der Baumstrunkmensch war, meiner seinerzeitigen Schätzung nach, mindestens 80 Jahre alt gewesen. Nein, die Identität ist rundweg abzulehnen, frommer Friedhofsgast und geiler Bordellbesucher. Aber gerade da fiel mir der gesteifte Hals des Alten ein. Stativ eines Blickes, den ich nicht gesehen und der mich nicht gesehen hatte. Eines Blickes, der damals Camillas Kleidchen emporzureißen schien. Eines Blickes, den ich damals nicht ganz verstehen konnte und den ich jetzt ganz verstand. Musste nicht auch heute Nacht solch eine Gier in dem Greis gewesen sein, der kaum eine Minute nach fatalem Interruptus, eine Minute, nachdem er der Gefahr entgangen war, wegen Spionageverdachts verhaftet zu werden, um die Bewilligung bat, sein Schäferstündchen zu vollenden? Ende von Abschnitt 44. Gelesen von Klaus Missfeld.